letzte Gelegenheit. Ein Kriminalhörspiel von Laura Feuerland. Monika, wo ist meine grüne Hose? Die Diensthose? Ach, Lutz, die ist noch in der Reinigung. Sie war Freitagabend noch nicht fertig. So was Blödes. Auf der anderen ist ein Fleck. Da hat meiner Samstagabend Bier auf das linke Bein gekippt. Ich hol die grüne nachher ab. Soll ich den ganzen Tag in der grauen rumlaufen? Wie sieht denn das aus? Grüne Jacke und graue Hose. Außerdem ist es gegen die Dienstvorschrift. Dann gib mal einen Kaffee rüber. Und vergiss nicht, die Autoversicherung zu überweisen. Heute. Die Bankvollmacht liegt drüben auf der Kommode. Ja, ja. Trinken ist wieder viel zu trocken. Schmeckt wie Pappe. Hast du bei Michels gekauft? Du sagst doch, ich soll nur dort kaufen. Weil sie doch einmal für uns ein Päckchen angenommen haben. Wo ist der Reinigungszettel? Ich hol die Hose nachher selber ab. Wenn ich nach Kapdorf fahre, dann kann ich da nicht so auftauchen mit einer grauen Hose. In Kapdorf ist gestern ein Forsthaus eingebrochen worden. Hier ist der Zettel. Bezahlt ist sie schon. Du solltest nicht diesen weißen Pullover tragen. Man kann ja genau sehen, was du drunter trägst. Soll ich's ausziehen, was ich drunter habe? Dann sieht man es nicht. Du weißt genau, was ich meine. Ich will das nicht. Sollen die Leute denken. Und vergiss nicht, die Versicherung zu bezahlen. Nicht, dass die mich womöglich für unzuverlässig halten. Ja, ja, die Leute, die Leute. Guten Tag, Frau Winter. Tag, ich möchte das abheben. Alles. Alles? Alles, was auf dem Buch ist. Hier ist die Vollmacht. Ja, ja, ja, natürlich. Einen Moment, bitte. Ja. 8.400. Das ist ein Überfall. Aber das... Halten Sie den Mund, alles her, alles, was Sie haben. Moment mal, Frau Winter, einen Augenblick. Lassen Sie den Unsinn, Finger weg von der Anlage. Aber Sie können... Sie sollen verdammt nochmal. Frau Winkel, lassen Sie... Er will hier... Ruhe! Stehen bleiben! Alle! Ich schieße! Bitte, meine Damen und Herren! Frau Winter, bitte, kommen Sie. Stehen bleiben! Die Frau kommt mit mir. Um Himmels Willen, lassen Sie doch die Frau... Polizeirevier Riedler? Die Bank ist... Ich hab's von hier aus gesehen, vom Café aus. Die Bank ist überfallen worden. Da ist einer in der Bank drüben. Genau gesehen, wo ist Korb? Ist er nicht da? Gewalt hat es auch. Da muss einer geschossen haben. Ja. Was ist denn da los? Hier rein! Na kommen Sie schon! Au! Ah, mein Knie. Setzen Sie sich. Auf den Stuhl dort in der Ecke, da. Ja. Diese dämliche Ziege. Muss mir alles vermasseln. Werden wohl zuerst die Bankangestellten vernehmen. Es dauert eine Weile. Zeit genug für mich. Zeit? Ja. Zeit, um mir was auszudenken. Dass es so kommen würde... Habe ich schließlich nicht gewusst. Geben Sie mir auch eine Zigarette. Bitte. Da. Graue Korthose, blaue Kordjacke, blauer Pullover, Schal. Und so einen Schnurrbart. Ja, einen kleinen schwarzen Schnurrbart. Haarfarbe? Er hatte so eine Kappe auf, eine Schirmmütze. Aber wenn der Bart schwarz war... Er hatte die Mütze tief ins Gesicht gezogen und der Bart war schwarz. Hautfarbe? Ich meine, war er blass oder war er braun? Der Bankdirektor noch nicht da? Eigentlich normal, nicht wahr, Herr Leitner? Wie bitte? Die Hautfarbe. Wir wurden nach der Hautfarbe des Täters gefragt. Ich sagte eigentlich normal. Der Bankdirektor ist in der Sauna. Was, in der Sauna? Ja, er geht jeden Montagmorgen und jeden Donnerstagnachmittag in die Sauna. Haben Sie schon irgendwelche Anhaltspunkte, Riedler? Nein, ich vernehme gerade die Bankangestellten. Nichts Konkretes, nichts, was uns weiterhilft. Jedenfalls... Und die Videoanlage, wie sah er aus? Größe, Gang, Alter? Die ist kaputt. Herr Brinkmann wollte sie heute Mittag reparieren lassen. Sie ist Freitagmorgen ausgefallen. Saftladen. Was noch? Pol ist zur Sauna und holt den Direktor. Und er sammelt alle auswärtigen Kennzeichen von Wagen, die in der Umgebung stehen. Schuster telefoniert alle Zimmer der Bank durch und sucht den Kontakt. Und die Geisel... Ja, was ist mit der Geisel? Weiß man schon, wer sie ist? Sie ist eine Kundin von uns. Monika Winter. Monika Winter? Doch nicht etwa... Mein Gott, wo ist denn Lutz? Noch im Forsthaus. Ich habe ihn eben angerufen. Vielleicht ist das hier drin, wenn eine Tür abgeschlossen ist. Dann hat das immer einen Grund. Und im Zimmer eines Bankdirektors ist das eine ganz besonders interessante Sache. Also werde ich sie öffnen. Sieht aus wie ein Safe-Schlüssel. Oder sieht das hier etwa nicht aus wie ein Safe-Schlüssel? Und der Safe ist... Der Safe ist... Ja. Der Bankdirektor ist dick und schwitzt leicht. Ich glaube nicht, dass er jedes Mal einen Metallschrank wegrücken wird, wenn er an seinen Safe will. Ja. Das ist wahr. Vielleicht ist er im Schrank eingebaut. Hinten, in der Schrankwand. Na, es stimmt. Woher wussten Sie das? Wissen Sie, was das hier ist? Dieses rote Buch. Das ist meine Fahrkarte nach Brasilien. Ich heiße Monika. Ja? Er ist im Zimmer des Bankdirektors. Und? Na, lassen Sie sich doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Was will er? Was hat er gesagt? Er will mit dem Bankdirektor sprechen. Vorher redet er mit niemand anderem, sagt er. Und er will ihn unbedingt alleine sprechen. Eine komische Stimme. Ich wette, der hat ein Tuch darüber gehalten. Er wird mir hier heraushelfen. Er wird sich etwas Hübsches ausdenken müssen für mich, damit ich das hier alles für mich behalte. Wie er mich hier herausbringt, das ist sein Problem. Der Bankdirektor hat ein Flugzeug. Eine Bonanza. Sie heißt B-36, glaube ich. Eine Bonanza B-36? Hm. Woher wissen Sie das? In einer Kleinstadt wie hier spricht sich alles rum. Besonders so was Ausgefallenes wie ein Flugzeug. Gestern ist er mit seinem Sohn zum Angeln geflogen. Natürlich, ein Flugzeug. Der muss ein eigenes Flugzeug haben, um zum Angeln zu fliegen. Und von welchem Geld bezahlt er das, hä? Von welchem Geld? Woher wissen Sie das alles? Wo der Safe ist, das mit dem Flugzeug, falls es stimmt? Es stimmt. Das mit dem Safe hat ja auch gestimmt. Warum sollte ich jetzt lügen? Eine Bonanza ist zwar klein, aber mit den Reservetanks kommt man ganz schön weit. Wenn einer gut fliegen kann, holt er 4000 Kilometer raus. Der Bankdirektor ist da. Ich habe ihm auf der Herfahrt das Wichtigste erzählt, Herr Kommissar. Gut, Riedler, soll gleich reinkommen. Bitte schön, Herr. Guten Tag. Guten Tag, Herr Brinkmann. Ja, ich habe gehört, schrecklich ist das. Schrecklich. Und ausgerechnet eine Kundin von uns. Als Geisel. Es ist für jeden schrecklich, Geisel zu sein, Kundin oder nicht. Warum ist Ihre Videoanlage nicht sofort repariert worden? Das Werk konnte am Freitag niemanden mehr schicken. Sie wollten sofort heute Morgen kommen. Wer denkt auch schon, dass ausgerechnet in dieser Zeit... Ja. Und dieser Mann, was will er? So einer, der sowas macht, der will doch was. Er will zuallererst Sie sprechen. Mich? Ja, Sie. Hier ist das Telefon. Rufen Sie ihn gleich an. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren wegen Ihrer Sauna. Heute kommen Sie auch ohne Dampf zum Schwitzen. Ja. Ja, hier Brinkmann. Sie wollen mich sprechen. Sind Sie allein? Es ist zu Ihren Gunsten, wenn Sie allein sind, Herr Brinkmann. Moment. Jetzt bin ich allein. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich glaube, Sie haben mich erkannt, Herr Brinkmann. Hier ist Leonard Gesenick. Gesenick. Ich habe Ihr rotes Lederbuch hier. Was wollen Sie? Wir haben vor 6 Jahren ein sehr ungleiches Geschäft gemacht. Finden Sie nicht auch, Herr Brinkmann? Hören Sie mich? Ja, ich höre. Was wollen Sie? Ich möchte ein Gleichgewicht zwischen uns herstellen. Und diesmal werden Sie etwas für mich tun. Geben Sie die Frau heraus. Ich lasse mir nicht drohen. Ich drohe, ja, aber ich bluffe nicht. Soll ich Ihnen aus Ihrem Buch vorlesen? Das wäre auch für die Polizei eine interessante Lektüre. Das ist Erpressung. Was wollen Sie denn von mir? Ihre Bonanza. Was, meine Bonanza? Aber die... Sie sind gestern noch damit geflogen, also erzählen Sie mir nicht, dass sie kaputt ist oder so. Ich will Ihre Bonanza vollgetankt, auch die Reservetanks, und Sie werden sie steuern. Ich soll die... Wir fahren in 2 Stunden hier ab, den Wagen werden ebenfalls Sie fahren. Sagen Sie das den anderen. Und Sie sollen sich keine Verzögerungstaktiken ausdenken. Aber hören Sie doch... Ich nehme das Telefon nur noch einmal ab. Und dann will ich nur hören, dass alles so läuft, wie ich es gesagt habe. Bis dahin ist es zwecklos, mich anzurufen. Entweder Sie akzeptieren meine Bedingungen oder... Ich habe eine Geisel. Mehr brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Mein Knie schwillt an. Und weh tut es auch. Mein Gott, haben Sie Probleme? Holen Sie mir kaltes Wasser. Was? So wie es jetzt ist, werde ich nicht laufen können. Das ist unter Umständen für Sie auch nicht von Vorteil. Irgendwann müssen wir ja hier raus. Und ohne mich wird man Sie nicht gehen lassen. Meinen Sie, ich gehe hinaus und lasse Sie mit dem Telefon alleine? Dann geben Sie mir wenigstens etwas Alkohol. Da in dem Regal ist sicher Cognac oder sowas. Sie kennen sich hier aus, hä? Wieso kennen Sie sich hier so aus? Ich habe nur Papiertaschentücher. Haben Sie ein Stofftaschentuch? Ich muss mir was um das Knie hier binden. Ich habe kein Taschentuch. Dann geben Sie mir Ihren Schal. Nun machen Sie doch. Oder wollen Sie mich nachher raustragen? 2 Stunden ist das Ding hier so dick wie eine Kartoffel. Hier, gießen Sie einfach drüber. Halten Sie dieses Stück bitte fest. Aua, nicht so fest! Nicht so viel auf einmal. Tut mir leid, Ihr Rock. Jetzt ist er ganz nass geworden. Dann wird Sie anrufen, nach der Fahrtroute zum Flugplatz fragen. Die muss abgesperrt werden. Wenn Sie klug sind, wählen Sie die Autobahn. Dort können Sie das Gelände vom Auto aus besser kontrollieren, als wenn Sie die Bundesstraße nehmen. Die geht ein langes Stück durch den Wald. Das gibt's doch nicht, Herr Brinkmann. Der Mann wollte Sie sprechen, also kennt er Sie. Und Sie wollen ihn nicht kennen? Er sagte, er würde die Geisel umbringen. Das kann ich doch nicht zulassen. Ich muss ihm doch die Maschine geben. Ein Flugzeug ist schließlich nichts gegen ein Menschenleben. Hat er irgendwas über die Geisel gesagt? Über die Geisel? Nein. Ich habe ihn allerdings auch nicht gefragt. Obwohl sie Ihnen so am Herzen liegt, dass Sie sofort bereit sind, Ihr Flugzeug herzugeben und das Risiko eingehen, die Maschine zu steuern? Und dann erkundigen Sie sich nicht mal, ob die Frau noch lebt, wie es ihr geht? Man hat vorhin noch einen Schuss aus der Bank gehört. Ja, vielleicht hat er sie verwundet. Vielleicht hat er sie umgebracht. Umgebracht? Er hat sie umgebracht? Kommen Sie rein, Lutz. Wer sagt, dass er meine Frau umgebracht hat? Riedler, holen Sie mal den Bankbeamten rein, ja? Ja. Bitte, Herr Leitner. Winter, oh, es tut mir so leid. Ich habe noch versucht, Ihre Frau... Sind Sie sicher, dass es meine Frau war? Ja, ja, sie trug einen weißen Rock, einen weißen Pullover und um den Hals einen goldenen Münzanhänger. Und sie ist dunkelblond, etwa 1,70. Und wenn sie kommt, dann hat sie immer eine Bankvollmacht von Ihnen. Heute wollte sie etwas vom Sparbuch abheben. Vom Sparbuch? Vom Sparbuch? Aber dann war es nicht meine Frau. Meine Frau wollte Geld für eine Postüberweisung abheben. Vom Girokonto, nicht vom Sparkonto. Es war nicht meine Frau, verstehen Sie? Sie irren sich ganz bestimmt. Es tut mir leid, ich kenne Ihre Frau und ich bin mir ganz sicher. Wieso das Sparbuch? Jetzt werde ich mal da drüben anrufen. Jawohl. Auch der Bankdirektor. Er steuert den Wagen und das Flugzeug. Und er soll seinen eigenen Wagen nehmen, seinen Privatwagen, den blauen Mercedes. Sie müssen uns den Kurs sagen. Wo wollen Sie denn hinfliegen? Den Kurs? Damit Sie mich gleich wieder zurückholen? Oh nein, für wie blöde halten Sie mich? Sie können doch nicht einfach drauf losfliegen. Und ohne Kursangabe kriegen Sie keine Startgenehmigung. Dann fliege ich eben ohne. Sagen Sie ihm irgendwas. Aber sagen Sie was. Sonst kommen wir hier nie weg. Er will in den Jemen. In den Jemen? Aber da sind doch diese Terroristen immer hingeflogen. Das sind doch Kommunisten. Ich kann doch nicht... Kommunisten! Denken Sie doch! Ach, wahrscheinlich will er einfach nur raus und hat das Erste gesagt, was ihm in den Sinn kam. Holen Sie ein Glas Wasser für Herrn Brinkmann. In den Jemen, oh Gott! Mein Herz! Ich soll den Terroristen... Ein Arzt! Gott. Schnell! Ich will gar nicht in den Jemen. Ich will... Hauptsache, wir bekommen die Starterlaubnis. Wir? Das haben Sie vorhin schon einmal gesagt. Wir kommen hier weg. Das Knie wird nicht besser. Können Sie nicht Ihren Schal nass machen? Ich wickle ihn rum und lege das Bein auf den anderen Stuhl hier. Nebenan ist sicher eine Toilette, wo es Wasser gibt. Na gut, meinetwegen. Aber wenn Sie Dummheiten machen mit dem Telefon oder so... Ach, Sie verstehen überhaupt nichts. Gehen Sie schon. Hier. Danke. In einer Stunde sind wir schon weg von hier. Sie sagen das, als hätten Sie einen Wochenendflug gebucht. Überhaupt, Sie mitnehmen. Ein Klotz am Bein, das hätte mir gerade noch gefehlt. Sie müssen mich mitnehmen. Sie müssen, Leonard. Die Maschine hat 6 Sitze. Da ist für mich genug Platz. Sogar so viel, dass ich mein Bein drin ausstrecken kann. Was haben Sie denn? Monika! Ist es ich nie? Tut's weh? Nein, ich... Ach, das tut mir leid, dass ich Sie damit hineingezogen habe. Hören Sie doch auf zu weinen. Das ist es nicht, nein. Es ist... Weil Sie mich nicht mitnehmen wollen. Es ist doch meine letzte Chance. Ich hab denen gesagt, dass ich nur noch einmal abhebe. Dann, wenn alles besprochen ist. Und es ist alles besprochen. Sehen Sie? Deswegen werden wir hier rauskommen. Sie wissen, was Sie wollen. Und Sie lassen sich von keinem abhalten. Was meinten Sie vorhin? Dass dies hier Ihre letzte Chance ist. Ich werde es Ihnen erzählen. Brinkmann hat einen Sohn. Das wissen Sie nicht, wahr? Ja, so ein magerer Blonder. Alfons heißt er. Albert. Nein. Auch egal. Ich muss noch vorher anfangen. Also... Ich bin seit 12 Jahren verheiratet, müssen Sie wissen. Eigentlich bin ich Krankenschwester, aber seit meiner Heirat arbeite ich nicht mehr. Obwohl keine Kinder da sind und ich Zeit habe. Und warum tun Sie da nichts? Mein Mann Lutz wollte das nicht. Wegen der Leute. Wir sind in einer Kleinstadt, nicht wahr? Und die Leute hätten denken können, er verdiene nicht genug. Nach ein paar Jahren habe ich ihn wenigstens dazu gekriegt, dass ich als Babysitter arbeiten durfte. Lutz hat den Leuten dann erzählt, ich arbeite als Kinderpflegerin. Aber ich war einfach nur ein Babysitter. Das hat ja auch jeder gewusst. Und was hat Albert Brinkmann damit zu tun? Bei ihm habe ich auch gearbeitet. 2-mal in der Woche. Wenn er abends mit seiner Frau ausging. Und wenn sie zurückkam, dann hat er mich immer nach Hause gefahren. Und einmal da hat er... Aha. Er wollte was. Ach, er hat manchmal dummes Zeug daher geredet. Dass er mit mir nach Frankreich fliegen wollte oder Naja, dummes Zeug eben. Und eines Abends, ich hatte gar nicht bemerkt, wie betrunken er war. Da hat er zugelangt, wie? Haben Sie es Ihrem Mann erzählt? Hoffentlich. War doch nichts übersehen. Ich war überall zerkratzt. Das Kleid war zerrissen, die Strümpfe. Am nächsten Tag wollte ich Anzeige erstatten. Aber mein Mann wollte das nicht. Ihr Mann wollte das nicht? Es war wegen der Leute, verstehen Sie nicht? Wir sind in einer Kleinstadt, Monika. Da darf man nichts überstürzen, wenn das bekannt wird. Naja. Ein paar Tage später wurden wir zu seinem Vater in die Bank bestellt. Hierher. Sie meinen zum alten Brinkmann? Zum Herrn Bankdirektor, jawohl. Wir saßen alle hier in diesem Zimmer, alle drei. Albert war nicht dabei. Er bot uns Cognac an, da aus dem Regal. Und dann einigte man sich darauf, dass sein Sohn Albert eben ein vitaler junger Mann sei und alleine im Auto mit einem jungen, hübschen Mädchen in einer Sommernacht. Da passiert sowas eben mal. Ich war 35. Plötzlich wurde ich wieder zum jungen Mädchen erklärt, weil es eben so schön passte. Und dann ging er da zum Schrank. Es gab eine kleine Entschädigung für mich, für das Missverständnis und ein neues Kleid. Gentleman Agreement nannte er es. Er hat damals so lange wegen des Geldes im Schrank herumgekramt. Und deswegen kam ich vorhin auf die Idee, es könnte ein Safe drin sein. Ja, und dann? Und dann? Nichts. Von dem Geld hat sich Lutz eine Spiegelreflexkamera gekauft. Die wollte er schon lange haben. Sie war ihm immer nur zu teuer gewesen. Nichts, nichts? Das war alles? Ich bin weggefahren zu meiner Mutter. Aber ich konnte ihr nicht gut erzählen, was los war. Ich meine, was geschehen war. Nach 2 Wochen stand ich wieder am Bahnhof. Ich habe dann Lutz um eine Scheidung gebeten. Ich wollte nur das Geld. Na, das ich mit in die Ehe gebracht hatte, oder einen Teil davon wenigstens. Bis ich irgendwo eine Arbeit hatte. Aber er gab mir das Geld nicht. Eine Scheidung kam natürlich auch nicht in Frage. Was hätten denn die Leute gedacht, nicht wahr? Warum haben Sie Ihr Geld denn nicht einfach abgehoben und sind verschwunden? Ja, als wir heirateten, da hat Lutz alle Papiere auf seinen Namen laufen lassen. Ohne eine Bankvollmacht von ihm konnte ich keinen Pfennig abheben. Und hat mir jedes Mal die Vollmacht abends wieder abgenommen. Mir das nächste Mal eine neue geschrieben. Ja. Als wir heirateten, meine Güte, ich war verliebt. Mir war das auch nicht so wichtig. Und heute wollte ich mein Geld holen. Lutz hat nämlich einen Fehler gemacht, als er gestern wieder eine Vollmacht schrieb. Er hat nicht Bank-Girokonto, sondern nur Bank-Konto geschrieben. Ich habe sofort bemerkt. Die ganze Nacht bin ich wachgelegen, habe nachgedacht. Und heute Morgen habe ich mich endgültig entschlossen. Ich ging zur Bank. Der Beamte ging gerade zur Kasse. Da kamen Sie. Ach so, mein Gott. Ja. Zuerst war ich durcheinander, natürlich. Aber dann, als wir hier oben waren, da dachte ich mir, ich fliege eben mit Ihnen. Ist doch schließlich egal, wie ich wegkomme. Hauptsache, ich komme irgendwie weg von hier. All die Jahre habe ich gewartet und gedacht, dass doch irgendwann mal was geschehen muss. Und nun geschieht endlich was. Sie werden mich mitnehmen, nicht wahr? Na, jetzt, wo Sie alles wissen, werden Sie... Psst, da kommt einer. Verdammt, ich habe Ihnen gesagt, niemand soll näher als 20 Meter an die Bank. Bleiben Sie an der Wand. Kennen Sie ihn? Der kommt immer näher. Was will der denn mit dem Tuch? Denkt er, wir spielen Indianer hier? Das ist nur Lutz, mein Mann. Ihr Mann? Ihr Mann ist da drüben bei denen? Sie meinen, er ist Polizist? Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ich hab's vergessen. Wirklich. Ich hab's einfach vergessen. Und nun kommt er mit der weißen Friedensfahne. Was denken die sich denn? Ich hab doch gesagt, was will der Kerl? Er will mich retten. Sie retten? Aber ich denke, Sie und er... Nicht meinetwegen. Der Leute wegen natürlich. Jeder weiß doch, dass ich hier bei Ihnen bin. Nun denkt Lutz, dass Sie von ihm eine Heldentat erwarten. Aber wie will er das denn machen? Denkt er, ich gehe zu ihm hin und lasse mich erschießen und er kommt dann mit Ihnen rausspaziert? Ich nehme an, er will sich gegen mich austauschen lassen. Sie hätten dann ihn als Geisel. Der Kerl macht mich nervös. Vor Lutz brauchen Sie keine Angst zu haben. Der ist feige. Sie können ihn ruhig reinlassen. Und wozu soll das gut sein? Vielleicht hat sich eine Änderung ergeben. Weil wir nicht abgehoben haben, konnten die es uns nicht sagen. Vielleicht auch nur, weil Lutz den Helden spielen will. Holen Sie noch auf, Leonard. Bin so neugierig, was er tun wird. Gut, ich gehe runter. Und Sie, Sie rühren sich nicht von der Stelle. Hm? Hallo, Lutz. Der Bankdirektor liegt im Krankenhaus. Herzanfall, sagt er. Deswegen hatten Sie vorhin angerufen. Und das soll ich glauben? Das könnte aber stimmen. Brinkmann hat uns erzählt, dass er öfter ein Gläschen Cognac trinkt, wegen seines Herzens. Erinnerst du dich nicht, Lutz? Es war damals, als wir bei ihm eingeladen waren. Herr Direktor, Brinkmann liegt im Krankenhaus. Er kann Ihre Bedingung, das Flugzeug zu steuern, leider nicht erfüllen. Dann tut es eben Albert, sein Sohn. Albert, er kann es nicht fliegen. Er hat keinen Flugschein. Aber natürlich hat er einen Flugschein. Er ist doch oft mit seiner Frau übers Wochenende weggeflogen. Ganz stolz hat er es überall erzählt. Aber Monika, das darfst du ihm doch nicht sagen. Du hilfst ihm doch damit. Ja, ich helfe ihm. Er hilft mir ja auch. Ich fordere Sie hiermit auf, meine Frau freizulassen und mich an ihrer Stelle zu behalten als Geisel. Das hast du sehr hübsch gesagt, Lutz. Aber Monika... Ja, Albert kann das Ding genauso gut steuern. Und wenn er gestern Abend mit seinem Vater vom Angeln zurückgekehrt ist, dann wird er ja wohl in der Stadt sein. Er hat vorhin seinen Vater zum Arzt gebracht. Sehen Sie, ich sagte doch, dass Lutz keine Schwierigkeiten machen wird. Jetzt gibt er uns sogar hilfreiche Hinweise. Ja, sehr hilfreich. Und jetzt gehen Sie rüber und sorgen dafür, dass der junge Brinkmann mit dem Wagen herkommt und dass er auch die Bonanza steuern wird. Ich gehe nicht ohne meine Frau. Lassen Sie sie frei. Habe ich nicht einen tapferen Mann? Für seine Frau tut er eben alles. Du hast die grüne Hose an. Heute Morgen hattest du noch die graue angezogen, nicht wahr? Ich verstehe nicht. Du hattest im Forsthaus zu tun, nicht wahr? Haben sie dich drüben angerufen? Du sollst so schnell wie möglich herkommen, weil etwas mit mir passiert ist? Ja. Mhm. Und ich bin natürlich sofort hergekommen. Wie ein Irrer bin ich gerast, als ich das hörte. Du bist hergerast, aber auf dem Weg hast du in der Reinigung die grüne Hose noch abgeholt. Als du heute Morgen weggingst, da hatte sie nämlich noch geschlossen. Du hast also trotz allem an die Hose gedacht und dich vorher im Revier noch umgezogen. Ja, ich dachte... Schon gut, Lutz. Nun geh und sag, dass Albert Brinkmann uns fliegen wird. Wie? Aber Monika, was ist? Ich verstehe wirklich nicht. Du wirst ein großer Held sein, auch wenn du mich nicht befreien konntest. Du kannst ja sagen, beispielsweise kannst du ihnen erzählen, ich wäre gefesselt und geknebelt. Der Mann hier wäre ungeheuer brutal zu dir gewesen. Dann bekommst du sicher sogar eine Medaille für deinen Heldenmut. Aber ich begreife nicht, Monika. Ja, du begreifst. Jetzt kommen Sie schon. Sie werden sowieso nicht verstehen, was sie meint. Hände hinter den Rücken, bitte sehr. Monika, ich... Vergiss nicht, die Autoversicherung zu bezahlen, Lutz. Nicht, dass man dich womöglich für unzuverlässig hält. Los, jetzt kommen Sie schon! Albert, hast du gehört? Ja, Vater. Du musst dich beruhigen. Ich mach das schon. Ein rotes Buch, hörst du? Ein rotes Büchlein. Ja. Dieser Mann muss es gesehen haben, als er bei mir im Büro war. Er muss den Safe... Du musst ihm helfen. Hörst du, Albert? Ja, Vater. Ich... Ein Anruf für Sie, Herr Brinkmann. Die Polizei. Ja, ich komme. Wo waren Sie denn so lange? Ich dachte schon... Ich habe eine Tasche gesucht. Und eine Plastiktüte habe ich auch noch gefunden. Wenn die nachher kommen, müssen wir gleich los. Die Taschen stehen unten auf der Treppe. Zwei Taschen voller Geld? Ja, wenn schon, denn schon. Ihr Mann, das gefällt mir nicht. Er wird denen erzählen, dass sie gar nicht in Gefahr sind hier. Sie haben sich wie eine Komplizin verhalten. Das wird niemand erfahren. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Denken Sie, Lutz wird denen sagen, dass ich mit einem Bankräuber zusammenarbeite? Ich? Die Frau eines Polizisten? Oh nein, das wird er ihnen nicht sagen. Ich glaube, ich weiß, was er denen erzählen wird. Festgebunden auf einem Stuhl. Und ich konnte ihr nicht einmal den Schal vom Mund nehmen und mit ihr reden. Geknebelt hat er sie. Mein Gott. Beruhigen Sie sich. Sie haben getan, was Sie konnten. Das wissen wir doch alle. Ach, gar nichts konnte ich tun. Überhaupt nichts. Die ganze Zeit stand dieses Schwein neben mir und drückte mir den Revolver in die Rippen. Ich wollte einfach losgehen auf ihn. Aber dann ist mir eingefallen, wenn er nun schießt und Monika trifft. Gut, dass du das nicht getan hast, Lutz. Kein Wunder, dass er lieber eine Frau zur Geisel hat als einen Mann. Eine schwache, wehrlose Frau. Das ist für diese Typen das ideale Opfer. Ich habe im Krankenhaus angerufen. Der junge Brinkmann muss bald kommen. Der Flugdienst hat den Ostkurs so gut wie freigegeben. Sie rufen nochmal an und bestätigen ihn dann. Und die Maschine wird vollgetankt. Sind die Straßen abgesperrt? Ja, bis auf die Kreuzung an der Auffahrt an der Müllhalde. Sie haben mir noch gar nicht erzählt, woher Sie Brinkmann kennen. Irgendwas muss er Ihnen angetan haben, nicht wahr? Etwas, was in dem kleinen roten Buch steht? Ja. Ja, dieser Schuft hat mich reingelegt. Wenn Sie nicht drüber reden wollen. Ich habe geredet, geredet und geredet, aber geglaubt hat mir keiner. Weder die vom Gericht und am Ende nicht einmal mehr meine eigene Frau. Erzählen Sie es mir. Brinkmann hat Geld unterschlagen und er hat es mir untergeschoben. 54.000 Mark. Ich habe hier in dieser Bank gearbeitet. 12 Jahre lang war ich hier. Und dann? Er hat Ihnen etwas untergeschoben, was er selbst getan hat. Es war eine Vertrauenssache. Eine alte Dame, Frau Romer. Sie hatte Geld, so viel, dass sie wohl selbst nicht wusste, wie viel sie tatsächlich besaß. Frau Romer? Ah, Sie meinen die alte Gräfin drüben am Berg? Ja, ich erinnere mich. Da war ein Prozess vor ein paar Jahren. Sind Sie etwa derjenige, der damals... Ja, ich bin derjenige, der dafür ins Gefängnis gekommen ist. Das Geld hat sich Brinkmann geholt. Brinkmann? Aber wie denn? Frau Romer war alt. Und was ihr Geld anging, da hat sie keinem anderen getraut außer Brinkmann. Und sie ließ ihm völlig freie Hand, wie er es anlegte und verwaltete. Jede Woche, immer dienstags, kam sie und trank mit ihm Kaffee, unterhielt sich mit ihm. Naja, und wenn sie dann sagte, ich möchte 1.000 Mark abheben, dann füllte Brinkmann natürlich für sie das Formular aus, ließ sie unterschreiben und dann... Einen Moment, gnädige Frau, Sie brauchen sich nicht selbst zu bemühen, ich erledige das natürlich für Sie. Und dann... Auf dem Weg zur Kasse malte er noch rasch eine Null hinter die 1.000, machte aus 1.000 Mark also 10.000 und steckte 9.000 in die eigene Tasche. Aber die 10.000 Mark wurden doch tatsächlich von Ihrem Konto abgebucht. Das muss sie doch auf dem Kontoauszug gesehen haben. Das hat sie nicht mitbekommen. Sie wusste doch gar nicht, wie viel sie besaß. Für sie war es viel wichtiger, dass sie einmal in der Woche mit Brinkmann Kaffee trinken konnte und ihm ihre Sorgen erzählen. Und wie ist es dann herausgekommen? Durch ihren Neffen. Der hat alle Papiere gründlich durchgesehen, als er einmal längere Zeit krank war. Und er hat sich natürlich gefragt, warum sie denn öfter 10.000 Mark in bar mit sich herumgetragen hat. Naja, so ist dann alles ans Licht gekommen. Und weil Brinkmann ihr Geld tatsächlich auch andererseits sehr günstig angelegt hatte, glaubte natürlich niemand, dass er sie gleichzeitig auch betrogen hatte. Hier in der Bank sind nur 3 Angestellte. Und da ich an der Kasse arbeitete, fiel der Hauptverdacht auf mich. Den anderen beiden hat man weniger zugesetzt, aber doch so, dass sie gekündigt haben, kurz darauf. Ach, so war das. Mein Gott. Gott? Na, der war nicht da. Mein Pech war zudem, dass ein Freund mir Geld zurückgegeben hatte, das ich ihm einmal geliehen hatte, 3.500 Mark, sodass ich zu dem Zeitpunkt, als alles aufflog, tatsächlich mehr Geld besaß als gewöhnlich. Vor Gericht hat das natürlich keiner geglaubt. Wissen Sie... Ich wollte das ja gar nicht tun. Als ich rauskam, da wollte ich nur noch irgendwo in Frieden leben. Aber ich bekam keine Stellung mehr. Über ein Jahr bin ich rumgelaufen. Niemand wollte mich. Und dann kam ich irgendwann zu dem Schluss, dass ich mir das Geld eben von dem hole, der Schuld an dem Ganzen hat. Brinkmann. Und das rote Buch? Da steht alles drin. Er hat Buch geführt. Als ich einmal in sein Zimmer gekommen bin, da hat er es schnell in die Schublade gesteckt, so als wolle er es vor mir verbergen. Daran habe ich mich allerdings erst erinnert, als ich im Gefängnis war. Da hat man Zeit zum Nachdenken. Viel Zeit. Wenn es mir vorher eingefallen wäre, vor dem Prozess. Naja, wahrscheinlich hätte er es dann verbrannt. Seltsam. Warum schreibt er es auf? Das ist doch gefährlich. Er will seine Triumphe eben immer wieder schwarz auf weiß sehen, sich daran satt schmatzen. Holen Sie mir bitte noch mal Wasser. Das Tuch ist schon wieder fast trocken. Na gut. Was machen Sie denn da? Was wollen Sie am Fenster? Ich darf das Bein nicht zu steif werden lassen. Geben Sie her. Ich möchte wissen, was die so lange machen. Der junge Brinkmann ist da. Der Kurs ist endgültig freigegeben und das Flugzeug ist aufgetankt. Und in der kaputten Maschine, sind da alle postiert? Ja, alle fünf. Die haben uns sogar den Landessieger von den Scharfschützen rübergefahren. Wir fahren sofort los, wenn Brinkmann mit den beiden gestartet ist. Wir nehmen die Bundesstraße. Ja, aber da brauchen wir viel länger als Brinkmann. Der nimmt die Autobahn. Warum nehmen wir nicht den Hubschrauber? Dann können wir ihn stoppen. Weil das auffällt. Ich will nicht, dass er nervös wird, wenn er einen Hubschrauber sieht. Und jetzt schickt Albert Brinkmann in mein Zimmer rüber. Ich muss ihm erklären, was er zu tun hat. Was für einen Wagen hat der junge Brinkmann? Wissen Sie das? Einen roten BMW. Da ist ein roter BMW. Er hält hier. Kommen Sie. Au! Probieren Sie es. Wir müssen runter. Die Taschen müssen wir auch noch holen. Schneller geht's nicht, schneller. Nein, au! Sie müssen mich tragen, Leona. Tragen Sie mich runter. Also gut, legen Sie die Arme um meinen Hals. Jetzt müssen Sie laufen. Ich brauche die Hände für die Taschen. Nein. Nein, tragen Sie mich weiter. Ich nehme die Taschen. In jeder Hand eine. Ich kann sie nicht tragen, Monika. Ich muss ja den Revolver auch noch auf Sie richten. Sonst ist das Ganze ja Unsinn. Und machen Sie ein verzweifeltes Gesicht. Halten Sie mich wenigstens mit einem Arm. Dann kann ich mich an Sie anlehnen. Die Taschen nehme ich und halte sie so, dass sie gedeckt sind. Meine Güte, die arme Frau. Wie er die zugerichtet hat. Ihr Kleid ist ganz blutverschmiert. Warum hat Korb uns bloß nicht stürmen lassen? Humanität hin oder her, wenn der nicht erschossen gehört. Sieh dir doch nur ihr Gesicht an, Lutz muss ja verrückt werden. Irgendwas war da. Noch als er kaum Luft holen konnte. Es klappt wie im Bilderbuch. Es ist einfach nicht zu fassen. Wollte er sofort seinen Sohn sprechen. Was, wer? Na, Brinkmann. Ich wette, der weiß irgendwas. Die fahren ab. Die fahren wirklich ab. Lutz. Wo ist der eigentlich? Der fährt bei Korb mit. Die müssten schon unterwegs sein auf der Bundesstraße. Schönbach fährt sie raus. Schneller! Fahr doch schneller! Korb, lassen Sie mich fahren, bitte. Nein, Lutz, ich weiß, wie Ihnen zumute ist, aber halten Sie das Tempo, Schönbach. Ja, Korb? Wir sind an Kilometer 402. Wir haben unsere Leute in der defekten Maschine neben der Bonanza. Das Westtor ist offen. Das Lagebrett ist auch ausgelegt. Weiß der Fahrer, dass er das Westtor nehmen soll? Sonst legen wir am Osttor auch noch eines aus. Er weiß es. Jedenfalls habe ich den jungen Brinkmann so instruiert. Und durchs Osttor wollen wir rein, also leg da bloß kein Nagelbrett hin. Nagelbrett, das ist doch ein uralter Trick. Darauf fällt er doch nicht rein. Fahren Sie schneller, Brinkmann. Los, geben Sie Gas. Au! Was ist denn das? Was ist das, Leonard? Wie? Das ist eine Angelrute. Lenken Sie mich nicht ab. Ich muss mein Bein ausstrecken. Können Sie nicht die Tasche hier auf den Boden stellen? Mein Gott, Sie mit Ihrem dämlichen Bein. Wir sind ja gleich da. Eine Angelrute? Die kann man doch als Stock benutzen. Ich brauche was, wo ich mich drauf stützen kann, wenn wir aussteigen. Ist die Dame verletzt? Halten Sie den Mund. Was ist denn nun wieder los? Monika, Monika, werden Sie nicht hysterisch. Er hat Dame zu mir gesagt. Haben Sie gehört? Ist die Dame verletzt? Dame. Sie widerliches Ekel. Ist ja gut, ist ja gut. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für persönliche Dinge. Warum fahren Sie schon wieder langsamer? Damit die anderen auf der Bundesstraße nicht so viel Zeit verlieren. Hubschrauber sind keine da. Also fahren die jetzt da drüben mit uns um die Wette. Fahren Sie hier raus, Brinkmann. Ich will von der Ostseite rein. Hier raus, habe ich gesagt. Nehmen Sie doch das Westtor. Da ist es näher zu den Flugzeugen. Von Osten her müssen wir um alle Gebäude herumfahren. Ich habe Osttor gesagt. Das rote Buch, haben Sie es? Dazu kommen wir später. Viel später. Er ist zum Osttor abgebogen. Er hat schon die Ausfahrt vorher genommen, an der Müllhalde. Du Mist. Ich habe Brinkmann doch gesagt. Naja, dann klappt das mit den Nägeln eben nicht. Ist bei den Männern in der Maschine alles in Ordnung? Ja. Habe ich doch gesagt, er fällt da nicht drauf rein. Das ist ein eiskalter Killer. Wo fahren Sie denn jetzt hin? Zum Westtor. Da ist es näher. Sie sollen zum Osttor fahren, habe ich gesagt. Ist sie das da? Ist das Ihre Bonanza? Ja. Was ist das für eine Maschine? Hey, was ist das? Habe ich Sie gefragt. Ja, das ist... Die steht schon lange da. Die ist kaputt. Kaputt? Ja, ja, sie gehört Scheule, dem Sägewerksbesitzer, glaube ich. Soll irgendwann verschrottet werden. Wie? Sie soll verschrottet werden. Halt, langsamer. Fahren Sie von links an das Flugzeug. Mit der Beifahrerseite zur Maschine. Wir steigen beide auf der Fahrerseite aus, Monika. Machen Sie doch einen größeren Bogen um die Schrottkiste da, Brinkmann! Ja, so. Langsam jetzt. Noch näher ran. Sie gehen zuerst raus, Brinkmann. Und falten Sie die Hände über dem Kopf. Und bleiben Sie so stehen. Monika, Sie steigen aus und bleiben auch stehen. Ich reiche Ihnen die Taschen heraus. Und wenn ich auch draußen bin, dann bleiben Sie hinter mir. Immer hinter mir, verstehen Sie? Ja. Hier sind die Taschen. Haben Sie sie? Ja. Ist er schon da? Mein Gott. Er steigt schon ein. Warum schießen Sie denn nicht? Warum schießen Sie denn nicht? Weil Ihre Frau ihn hervorragend deckt. Geben Sie mir die Taschen jetzt drauf, Monika. Und schauen Sie sich um. Sehen Sie etwas? Hände über dem Kopf, Brinkmann. Hier. Nein, ich sehe nichts. Gut. Und die andere. Ja, ich hab sie. Hände oben halten, Brinkmann, verdammt. So, jetzt habe ich alles. Helfen Sie mir rauf, Leonard. Au, mein Knie. Weg von der Treppe, Monika. Weg, sage ich. Hände hoch, Brinkmann. Aber Leonard, Sie können doch nicht... Leonard, hilf mir auf. Weg von der Treppe, sage ich. Haben Sie denn tatsächlich geglaubt, ich würde Sie mitnehmen? Hilf mir rauf, Leonard. Ein Revolver. Woher hast du den? Hände oben halten, Brinkmann. Den Revolver habe ich aus Brinkmanns Schreibtisch in der Bank. Und in deinem sind keine Patronen, Leonard. Was? In meinem... Hilf mir rauf, Leonard. Aber... Beim zweiten Mal Wasser holen warst du ein bisschen leichtsinnig. Da hast du deinen Revolver auf dem Schreibtisch liegen lassen. Aber, Monika, du kannst doch nicht... Ich habe geglaubt, dass du... Ich habe auch geglaubt. Bis mir eingefallen ist, dass ich damit schon mal auf die Nase gefallen bin. Hände hoch, Brinkmann. Und du, hilf mir weiter rauf. So. Und jetzt raus mit dir. Raus. Brinkmann, Hände oben halten. Raus, Leonard! Monika, so hör doch, ich hab das nicht so gemeint. Tut mir leid, Leonard. Oh, au! Mein Arm. Oh, Monika, so hör doch. Nimm mich mit. Du kannst doch nicht. Die schießen da drüben. Monika! Monika! Du hast eine Chance gehabt, Leonard. Ich lass mir meine nicht nehmen. Diesmal nicht. Lassen Sie den Motor an, Brinkmann. Du bist ein Dummkopf, Leonard. Weg von hier, Brinkmann. Machen Sie schon. Diesmal schaffe ich es. Ich muss es schaffen. Du hast es schon geschafft, Monika. Ich hab's geschafft. Bis hierher, über den Atlantik? Wir sind nördlich von Boston gelandet. Irgendwo in Maine, glaube ich. Von dort bin ich hierher gekommen. Ich bin keine Bankräuberin. Ich wollte nur endlich ein friedliches Leben führen. Und das habe ich gefunden. Ich arbeite seit einem Dreivierteljahr in einem Kinderheim hier und... Sie haben das Geld noch? Tut mir leid, Mrs. Winter, aber... Das Geld? Sie meinen die beiden Taschen? Aber das Geld hat Albert Brinkmann mit zurückgenommen. Ich habe mir nur genommen, was ich von der Bank abheben wollte. Hier in den Unterlagen steht aber, dass Herr Albert Brinkmann ohne Geld zurückgekommen ist. Seiner Aussage nach haben Sie das Geld behalten. Soll das heißen, er hat sogar seinen eigenen Vater bestohlen? Meine Güte, das ist ja... Sie können meine Wohnung durchsuchen. Sie werden nichts finden von dem Geld. Und würde ich denn wohl in einem winzigen Apartment wohnen, wenn ich eine solche Menge Geld hätte? Steht in den Papieren auch, was aus Leonard geworden ist? Mr. Gesenick, er ist wieder im Gefängnis. Und der Bankdirektor ist ebenfalls verurteilt worden. Leonard Gesenick hat das rote Buch der Staatsanwaltschaft übergeben. Und Albert hat das Geld. Sie glauben mir doch nicht, wahr? Oder wenn Sie mich einsperren? Ich habe nicht gelogen. Alles, was ich Ihnen erzählt habe, ist wahr. Es deckt sich mit den Informationen, die ich hier vorliegen habe. Das ist richtig. Ich muss alles erst nochmals überprüfen. Ich weiß ja, wo Sie arbeiten. Ich werde kommen und Ihnen Bescheid geben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Kann ich jetzt gehen? Sonst verpasse ich noch meinen Bus. Es regnet ziemlich stark und es ist kalt draußen. Kommen Sie mit, ich werde Sie nach Hause fahren. Wir brachten das Kriminalhörspiel Letzte Gelegenheit von Laura Feuerland. Die Mitwirkenden waren Monika Winter, Karin Eichelbaum, Leonard Gesenick, Edwin Noel, Lutz Winter, Klaus Abramowski, Polizeimeister Korb, Karl Walter Dies, Brinkmann, Bankdirektor, Hans Kaninenberg, Riedler, Jochen Striebeck, Schuster, Karl Renard, Leitner, Helmut Stange. Außerdem Angela Hillebrecht, Christoph Lindert, Oliver Striezel, Ursula van der Wielen und Ulrich Popp. Ton und Technik Renate Leucht und Hans Scheck. Assistenz Ursula Meier. Regie Anke Beckert.